Walter Rathenau liest durch einen Artikel in der Presse über die Levée en masse, die er empfahl, obschon sie schon lange da war, seine Absichten besonders vertarnen. Zunächst vertarnte auch das Kabinett sein Wollen. Am 17. Oktober schien es sogar meinem Willen zu folgen und für das Leben des deutschen Volkes kämpfen zu wollen. Aber schon am Jahwehtage, dem 20. Oktober, besiegelte es das Geschick Deutschlands und überlieferte die Deutschen dem ihnen von den unsichtbaren Vätern zugedachten grausamen Geschicke, in der Erwartung, dass sich die Söhne Esaus nie wieder anstrengen werden, das Joch Jakobs zu zerbrechen. Der jüdische Vorwärts konnte ganz im Sinne der jüdisch-freimaurerischen Arbeit seit Jahrhunderten, der Beschlüsse des Jahres 1889 und der freimaurerischen Arbeiterinternationalen des Jahres 1906 und 1910 sowie des Kriegskabinetts der Freimaurer und Jesuiten schreiben, Zitat, Deutschland soll, das ist unser fester Wille als Sozialdemokraten, seine Flagge für immer streichen, ohne sie das letzte Mal siegreich heimgebracht zu haben. Zitat Ende. Das war nun nicht der Wille der Sozialdemokraten, denn unter ihnen gab es viele betörte Deutsche, die noch deutscher sind, wie die sich mit Deutschtum brüstenden, verfreimaurerten oberen 10.000. Aber es war der Wille der hinter dem Vorwärts stehenden Juden und Freimaurer und der Vollstrecker dieses vielhundertjährigen jüdisch-freimaurerischen Willens wurde in den Waffenstillstandsverhandlungen der Jesuit Erzberger. Am 25. Oktober, nach Eingang der dritten Wilson-Note, wurde die oberste Heeresleitung von Berlin aus in den Glauben versetzt, dass es doch dem Kriegskabinett ernst sei mit einem Widerstande gegen die unerhörten Forderungen Wilsons. Als diese Nachricht ihre Schuldigkeit getan und die oberste Heeresleitung in diesem Sinne an das Heer geschrieben hatte, wurde sie als falsch hingestellt und die Verfügung der obersten Heeresleitung, die vom Generalfeldmarschall von Hindenburg unterschrieben war, gegen mich ausgewertet, um meinen Abgang beim Kaiser zu erzwingen. Noch einmal, am 25. Oktober kämpfte ich dem Kriegskabinett gegenüber, vertreten durch Bruder von Payer für die Freiheit des Volkes. Aber Payer sagte, das verstünde ich nicht, das sollte ich dem Kriegskabinett überlassen. Noch um Mitternacht drängte der Reichskanzler Bruder Prinz Max von Baden den Kaiser, mich zu entlassen. Am Jahwehtage, den 26. Vormittags, sprach dann der Monarch meine Entlassung aus. Die überstaatlichen Mächte und ihre Mitarbeiter waren am Ziel. Der Kaiser aber gedachte noch, sich mit Hilfe der Sozialdemokratie, das hieß so viel wie mit den Brüdern Ebert und Scheidemann, die seit 1910 deutlich an seiner Entthronung arbeiteten, ein neues Reich aufzurichten. Die Brüder Freimaurer hatten den Monarchen ebenso betört, wie es mit den Arbeitern geschehen ist. Der Unkenntnis der geschichtlichen Zusammenhänge unterlag die Monarchie in Deutschland und in Preußen. Allerdings haben die Monarchen ihren Feinden den Sieg leicht gemacht. Sie haben sie, wie die Könige von Preußen, die Freimaurerei selbst gezüchtet. Eine furchtbare Tragik. In langen, schweren, planmäßig geleiteten Rückzugskämpfen hatte das deutsche Heer im Westen seit Ende August trotz allem, was auf es aus der Heimat anstürmte, deutsche Kraft betätigt und stand tief geschwächt noch aufrecht in Feindesland, bereit sich zur Verteidigung der Heimat zu schlagen, wo es befohlen würde, ebenso im Osten. Gleich kampfbereit schien die Flotte. Die K&K-Armee in Italien, von Hunger erschöpft und bar jeder Fürsorge, hielt den letzten Angriff nicht mehr aus. Er setzte erst ein, nachdem die freimaurerische Zerstörungsarbeit der Nationalitäten sich auch im Frontheere voll ausgewirkt hatte. Die sich aus den Nationalitäten zusammensetzenden Truppenteile marschierten in die Heimat, in der überall die Flammen freimaurerischen Umsturzes gegen den Bestand der Doppelmonarchie emporloderten. Die Nachfolgestaaten Österreich-Ungarns entstanden. Die Deutschen Österreichs, losgelöst vom Reich, die einst den österreichischen Kaiserstaat geschaffen und den Nationalitäten die Kraft gegeben hatten, waren nun ein Spielball dieser Nationalitäten geworden. Am 26. Oktober war der Kaiser durch sein Kriegskabinett seiner Macht entkleidet. Nun konnten am Yahweh-Tage, den 27.10.1918, die abergläubischen Weltverschwörer hatten sich für ihre Aktionen eine noch besonders günstige Zeitspanne ausgesucht, einen Tag nach meiner Entlassung, die Brüder Max von Baden und Solf, Bruder Wilson, um einen Frieden der Gerechtigkeit anflehen. Bruder Wilson verstand dieses Flehen. Dieser Frieden der Gerechtigkeit, das heißt also ein Frieden, wie ihn die unsichtbaren Väter für das jüdische Volk als gerecht ansehen, erhielten denn auch die Deutschen nach freimaurerischem Wunsch. Am 9. November erfüllte sich mein Wort, ausgesprochen am 26. Oktober nach meiner Entlassung, dass in 14 Tagen Deutschland kaiserlos sein werde. Die Brüder Freimaurer und ihre hörigen Mitarbeiter in der Regierung und in der obersten Heeresleitung ließen den Revolutionären freie Bahn. Sie ließen Eid Eid sein, setzten den Kaiser ab oder duldeten seine Absetzung, übergaben Berlin, wie schon vorher München, allzu willig einer Revolution von unten, die ursprünglich auf den Yahweh-Tag, den 7.11.1918, festgesetzt war. Sie trugen bar jeder soldatischen Hemmung die Einrichtung von Soldatenräten ins Heer und veranlassten den abgesetzten Kaiser zur Fahrt nach Holland, so wie es die Leitung Truth im Jahre 1890 bildlich dargestellt hatte und so wie es schon zwei Tage vorher in Kreisen des Bnei Bris Ordens in Holland bekannt war. Die Fahrt des Kaisers nach Holland am Yahweh-Tage, den 10.11.1918, begünstigte die Revolution und die Unterwerfung des müden Deutschen und der anderen müden Völker unter die Judenherrschaft. Verständnisvoll meinte der wissende Bruder Prinz Max von Baden zu einem Korrespondenten, Zitat, »Was Sie heute in Deutschland, im Reiche sowie in den Bundesstaaten erleben, ist das Ergebnis einer stillen, unterirdischen Bewegung vieler Jahre.« Zitat Ende. Bruder Scheidemann verkündete den Sieg des deutschen Volkes, es war eine große Lüge, das Volk war unterlegen, seine Vernichter triumphierten. Der Generalfeldmarschall schloss einen Pakt mit dem Volksbeauftragten Ebert. Hierdurch wurde den unsichtbaren Vätern ihr Besitzstand gesichert und ihnen weitere Arbeit zur Unterwerfung des Volkes ermöglicht. Die monarchisch gesonnenen, treu vaterländischen Großlogen, die dem Kaiser noch am Großlogentag 1915, wo man es noch nicht recht wissen konnte, wie es kam, vorsichtig ein treues Gelöbnis ausgesprochen hatten, stellten sich am 9. November in größter Hast auf den Boden der Tatsachen. Die große Landesloge der Freimaurer in Deutschland verkündete, Zitat, »Hinsichtlich des Verhaltens unserer Mitglieder gegenüber der Staatsgewalt wird jeder Zweifel durch den § 2 unserer allgemeinen Ordensregeln beseitigt, welcher besagt, dass der Freimaurer der Obrigkeit gehorsam schuldig ist, dass er das Wohl des Vaterlandes, Zitat Ende, wir lesen, nicht etwa des deutschen Vaterlandes, sondern die jüdische Weltrepublik Judäa, Zitat, nach bestem Wissen und Vermögen zu fördern und es im Notfalle mit Gut und Blut zu verteidigen habe. Zitat Ende. Für den Profanen ruft Bruder Eugen Müllendorf die Freimaurer zum Kampfe gegen die Deutschen, die im November 1918 vielleicht gesonnen gewesen wären, gegen den freimaurerischen Umsturz zur Waffe zu greifen. In der Tat, der 9. November war ein Höhepunkt in der Arbeit von Freimaurern gegen Kaiser und Reich. Fehrenbach vom Zentrum berief den Reichstag nicht ein.